Sonnenblumen kreuzen deinen Weg. Du schiebst die Wolken vor dir hin. Du hast Rückenwind. Federleicht, als ob man fliegen kann. Jeder sieht's da an, wie man nur so lachen kann. Stern da schau, Herz da schau, dass es sowas gibt. Den Kopf verdreht, von der Liebe leben. Verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt. Wenn ein Kunter bunter Regenbogen dir zu Füßen liegt, bist du verliebt. Sorgenlos, mit rosarotem Blick, siehst du die Welt mit Kinderaugen. Alles himmelblau, Daumen drehen, weil du nicht schlafen kannst. Niemals hättest du gedacht, was es mit dir macht. Stern da schau, Herz da schau, dass es sowas gibt. Den Kopf verdreht, von der Liebe leben. Verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt. Wenn ein kunter bunter Regenbogen dir zu Füßen liegt. Verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt. Wenn ein Sonnenstreu im Morgenrot die Nacht für dich besiegt, bist du verliebt. Verliebt, verliebt. Verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt. Wenn ein kunter bunter Regenbogen dir zu Füßen liegt, bist du verliebt. Verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt. Wenn ein Sonnenstreu